Sehr dachte ich, zur Juch lacht es mit sehr gefundenen Messe. Bei der Gern der Jucke zu Spir, der Kränke zu Hermes, sehr bat es bei Kokos und Tier. Bei der Kompetition ist es sich um Kerr, zu der Mörder der Lieder, zu der Spir, Yeah.